Madrid, Donnerstag, 11. März 2004. Geronimo. Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter. Teil 4. Abbottabad, Pakistan. Es war der 11. September 2011. Jabars Mutter und Aparna trugen beide einen Chador. Am Tag des Gedenkens an die Anschläge auf Amerika wollten sie nicht auffallen. Sie kamen aus der Kirche zurück und näherten sich dem Haus der Familie Khan. Vor dem Eingangstor, das offen stand, wartete ein Landcruiser. Neben dem Auto stand ein blonder Mann, einer aus dem Westen. Hinter ihm stiegen zwei weitere Männer aus dem Wagen, Pakistanis. Auch groß und stark wie der Mann, der aussah wie ein Bodybuilder. Er hatte Narben im Gesicht. Jabbar beschloss, vor seiner Mutter und Aparna zu gehen, um sie zu beschützen. Jetzt machte der Mann ein paar Schritte in ihre Richtung, warf seine halb gerauchte Zigarette weg und seltsamerweise breitete er die Arme aus. Jabbar drehte sich zu den Frauen um. Aparna stand wie versteinert da, starrte den Mann an. Seine Mutter hatte schützend den Arm um sie gelegt, doch Aparna schob sie weg, ging feierlich auf den Mann zu, an Jabbar vorbei, und dann begann sie zu rennen, wobei die weite, lange Kleidung ihr im Weg war Tom? Und rief Tom, immer wieder Tom. Tom! Der Mann ging in die Hocke und Aparna warf sich ihm in die Arme und begann zu weinen. Als der Mann sich wieder aufrichtete, blieb Aparna wie ein Affenkind an ihn geklammert. Hier könnt ihr nicht bleiben. Es ist eingebrochen worden. Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Ihr müsst sofort weg. Ich nehme euch mit. Rot Fiorentinos Leute waren in der Lokalpresse und im Internet auf Berichte von Pakistanern gestoßen, die sich entsetzt über die öffentliche Verstümmelung eines Mädchens geäußert hatten. Die jüngste Facebook-Meldung war von jemandem in Peshawar gekommen. Wir hatten 4 Tage in der Stadt verbracht, Fotos herumgezeigt und die Bettler und ihre Hackordnung kennengelernt. Wir bekamen Tipps und bezahlten fürstlich dafür. Hin und wieder wurden wir angeschmiert. Doch einige afghanische Flüchtlinge erinnerten sich an die Bettlerin ohne Hände. So zogen wir weiter nach Abbottabad, einem Ort hoch in den Bergen, der als einer galt, an dem man sich Afghanen gegenüber milde zeigte. Nach 3 Tagen waren wir vom Pfarrer der lokalen christlichen Gemeinde an ein Haus in Bilal Town verwiesen worden. Dort wohne eine Frau und ihr Sohn, die der kleinen Bettlerin Unterschlupf gewährt hätten. Das Haus gehört einer reichen Familie, die in London lebt. Die Frau ist Haushälterin dort. Sie haben die kleine Aparna sonntags zur Kirche mitgebracht. Das Haus befände sich ganz in der Nähe des berühmten Hauses. Sie wissen schon. Als wir uns in unserem Landcruiser dem Haus genähert hatten, standen die 4 Araber davor, an ihre Jeeps gelehnt und rauchten. Ich stieg aus, um mich zu zeigen, und zündete mir eine Zigarette an. Die Araber berieten sich, während sie mich aus der Distanz beäugten, bis ich meinen Männern den Auftrag gab, ihre AK-47 zu zeigen. Da stiegen sie ein und fuhren weg. Hatten sie auf die 3 gewartet, die jetzt bei mir im Wagen saßen? Meine Männer, 2 pakistanische Bodyguards, die ich mir auf Empfehlung besorgt hatte, hatten erfahren, dass es sich um Saudis handelte und dass sie nicht auf der Suche nach einem Mädchen waren, wie wir, sondern nach einem Möbelstück, einem Hocker, einem besonderen Hocker offenbar. Das hatte ich der Zentrale in Tel Aviv durchgegeben. Auf einmal hatte sich der saudische Geheimdienst zum Gegner erhoben. Kein schöner Gedanke. 1 Monat zuvor, 9. August, Amsterdam. Mohammed Hashimi ist nach eurem Gespräch in London im Juli 2-mal in Riad gewesen. Er stand nicht nur gut mit den Kataris, sondern auch mit Riad. Und er hat in der gleichen Zeit ein paar Mal lange mit Leuten in Tadschikistan gesprochen, hat sie in der Hauptstadt Dushanbe getroffen und einen anderen in Faisabad. Sie schob wieder das Foto zu mir hin und zeigte auf eine Gestalt am Bildrand. Das ist Kamal Durrani, gebürtiger Pakistaner und Stammgast in Claridge's. Er verdient sich als Leiharbeiter für den saudischen Geheimdienst etwas dazu. Mohammed stand an diesem Abend also unter Beobachtung des Mukhabarat. Wie Vito und ich auch. Und er ist zweimal in Riad gewesen? Und hat eine ganze Reihe von Telefonaten geführt, ja. Er wollte die Kontakte zwischen Katar und Riad festigen. So etwas hat er mal gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Oh, wir können gerne eine kurze Pause machen. Vielleicht etwas essen. Hm? Wie spät bist du aufgestanden? Ich bin gar nicht aufgestanden. Ich habe nicht geschlafen. Ich glaube dir, Tom. Ich habe dir geglaubt, seit du hereingekommen bist. Ich sehe das Strickmuster, aber es bleibt eine wahnwitzige Geschichte. Wenn ich nachher Bericht erstatte, das geht direkt nach Jerusalem. Das hat Priorität fürs Sicherheitskabinett. Hope, ich glaube, dass du mehr hast. Sonst wäre ich nicht hier. Und du wärst nicht extra aus Italien gekommen. Ich denke, dass du allerhand Informationen über Mohammed hast. Du solltest für uns arbeiten, Tom. Ich arbeite schon für euch. Aber da ist doch mehr, oder? Wir glauben, dass er mit den Saudis über Geld verhandelte. Geld? Wofür? Eine Transaktion vielleicht. Du meinst? Hashimi hatte eine mysteriöse SMS-Korrespondenz mit jemandem in Riad. Eine Nummer in einem der Gebäude des Mukhabarat. Sie boten ihm 560. Sie schreiben das in Ziffern. 500 und eine 6 und eine 0. Wir glauben, dass damit 500 Millionen gemeint waren. Hashimi wollte 1060. Eine Milliarde. Sie willigten ein. Hope, du weißt doch gar nicht, worum es ging. Öl, Maschinen, Waffen? Nenn mich Ruth. Ich heiße Ruth Fiorentino. Hi, Ruth. Hi, Tom. Diesen Moment hatte sie sorgfältig vorbereitet. Vertrauen. Sie weiß genau, was sie tut. Die letzte Meldung, die Hashimi nach Riad schickte, 2-3 Stunden, bevor er getötet wurde, bestand aus nur einem Wort. Welches Wort? Geronimo. September 2011. Von Abbottabad nach Rawalpindi. Wir fuhren über den Karakorum Highway, die höchstgelegene befestigte Fernstraße der Welt. Sie verbindet Kashgar in China über das Karakorum-Gebirge mit dem 1200 Kilometer entfernten Havelian in Pakistan, einer Stadt südlich von Abbottabad. In der ersten Stunde hatten wir kein Wort gesprochen. Aparna schlief, den Kopf an meiner Schulter. Ich hatte das Gefühl, dass ich meinen Gästen langsam eine Erklärung schuldig war. Ich heiße Tom. Wie heißt ihr? Jabbar, Mister. Mariam, Mister. Sie sind seine Mutter? Ja, Mister. Wo ist Ihr Mann? Er ist gestorben, Mister. Die drei hatten ihre Taschen gepackt. 5 Minuten, hatte ich gesagt. Mein Laptop ist weg. Hat jemand meinen Laptop gesehen? Nicht einer der drei hatte gefragt, warum sind wir in Gefahr, warum müssen wir weg? Denn das war offensichtlich. Nachdem sie die demolierte Einrichtung des großen Hauses gesehen hatten, ließen sie sich still mitführen. Wo fahren wir hin, Mister? Werden Sie uns wehtun? Nein. Ich bringe euch in Sicherheit. Wir waren in Sicherheit, Mister. Sie haben Ihr Haus doch gesehen, oder? Mister, haben Sie das gemacht in unserem Haus? Nein. Ich habe Aparna gesucht. Sie? Warum? Ich habe in Afghanistan eine Zeit lang für Sie gesorgt, als ich dort Soldat war. Sie sind amerikanischer Soldat? Ah. Ich weiß alles über die US Army. Was werden Sie jetzt mit ihr machen? Ich möchte Sie nach Amerika bringen. Mister? Ja? Sind Sie der Mann, der Bach vorgespielt hat? Die Goldberg-Variation? Ja. Hat sie euch das erzählt? Sie hat gesagt, ich habe die Musik in meinem Kopf gehört, sonst wäre ich gestorben. Ja. Was hatte sie in dieser Welt von Bach? Weil sie Bach hörte, verlor sie ihre Hände. Aber er rettete auch ihr Leben. War es das? Wozu war das nötig gewesen? War sie das Opfer eines unsinnigen Projekts von mir geworden, das dazu dienen sollte, den Tod meines Kindes zu kompensieren? Ich hatte sie dafür missbraucht. Das musste ich wieder gut machen. Habt ihr die ganze Zeit für sie gesorgt? Ja, Mister. Seit Juni 2009. 2013. Bangkok, Santa Monica. 11. 12. Februar. Hallo, Tom. Hallo, Vera, ich bin's. Wie geht's? Ganz gut. Nein, eigentlich sehr gut. Und dir? Ja, ganz gut. Mit Rick auch alles okay? Ja, perfekt. Gut. Deine Tochter? Eva wächst und gedeiht und plappert. Ist sie schon zwei? Ja, zwei Kerzen auf der Torte. Und du? Wie sieht's aus? Hast du eine neue Liebe? Ich habe vor einem halben Jahr jemanden kennengelernt. Ja? Wie schön. Erzähl. Ach, sie ist Krankenschwester. Französin. Dominique. Wie schön. Wie hast du sie kennengelernt? Oh, ist ein bisschen verrückt. Ein bisschen so, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist eine komische Parallele. Wie denn? Auch durch Musik und Tanzen? Ja. Wir haben zusammen getanzt. Es war ein Samstagnachmittag in Jaffa. Da war so eine Musikgruppe und alle möglichen Leute tanzten. Auf der Straße. Und dann haben wir zusammen getanzt. Du und Tanzen. Damals auf der Plaza musste ich dich anflehen. Ich hatte dich schon eine halbe Stunde lang im Blick gehabt. Ich weiß, aber du hast dich nicht getraut. Ja, du warst so schön. Und du warst ein sehr attraktiver Soldat. Es war ein schöner Abend damals. Du hattest schon etwas getrunken. Ich war glücklich. Hatte was zu feiern. Ich war jung, 24. 9/11 kam erst noch. Ich war so glücklich. Ja, es waren... Ja. Ja. Ich bin jeden Tag auf der Plaza. Getanzt habe ich dort nicht mehr. Gestern wäre sie 10 geworden. Ich wollte so viel mit ihr machen. Was hast du davon, so etwas zu denken? Was willst du eigentlich? Nichts. Nichts. Ich kenne die Fakten. Sarah ist... Oh, was hast du gestern gemacht? Ich habe gestern nicht geweint. Ich habe zum ersten Mal nicht geweint. Und du? Was Männer dann so machen? Ich habe mich betrunken. 10 wäre sie geworden. Sie hatte so schöne, schlanke Musikerfinger. Weißt du, wo ich gerade bin? Nein. Am Strand von Santa Monica mit Eva. Ich kann über Sarah reden, weil Eva neben mir sitzt. Komisch, nicht? Ich bewundere dich. Hast du was geschrieben? Alles. Querbeet. Vergangenen Jahre. Madrid muss ich noch machen. Möchtest du jetzt darüber reden? Jetzt? Ja. Heute geht es mir gut. Ich kann darüber reden, wenn du möchtest. Ich muss dir etwas sagen. Ich muss das heute tun. Der bewusste Vormittag? 11. März 2004. Madrid, Donnerstag, 11. März 2004. BBC, 11. März 2004. Bei verheerenden Terroranschlägen in Madrid explodierten im morgendlichen Berufsverkehr 10 Bomben in 4 Zügen. Die Züge waren voll besetzt mit Pendlern, Menschen auf dem Weg ins Büro, Studenten, Schulkinder. 11. September 2011, Rawalpindi, Pakistan. Über Handy hatten wir Zimmer reserviert, in einem familiären Hotel in Rawalpindi, der alten Stadt neben dem neuen Regierungssitz Islamabad. Aparna würde sich ein Zimmer mit der Mutter teilen, ich mit dem Jungen. Die Bodyguards ein Zimmer gegenüber von den Frauen. Nach dem Duschen ging ich nach draußen, um ein paar Sachen für uns zu kaufen. Unterwegs berichtete ich der Zentrale in Tel Aviv von einem Internetcafé aus per verschlüsselter Mail, dass das Wunder geschehen und das Mädchen gefunden sei. Und ich gab den Einbruch in Abbottabad durch. Ich hatte keine Ahnung, welche Bedeutung er hatte. Das wurde mir erst später klar. Als ich ins Zimmer zurückkam, lag der Junge auf seinem Bett und schlief. Ich stellte mich auf den kleinen Balkon mit Blick auf eine zugemüllte Gasse und rauchte eine Zigarette. Wie würde ich Apana nach Amerika reinkriegen? Ich musste die amerikanische Einwanderungsbehörde überzeugen und einen Anwalt einschalten. Und gleichzeitig für Sicherheit sorgen. Der Junge, seine Mutter und Apana waren in Gefahr. Die Saudis hatten auf sie gewartet. Weshalb dieser Einbruch? Was war das für ein Hocker? Weshalb hatte der Mukhabarat in der Stadt, in der UBL jahrelang gelebt hatte, einen solchen Aufstand wegen eines Hockers betrieben? War es das, worum es ging? Hocker gleich UBL? Warum rauchen Sie so viel? Sucht. Aber ich verspreche dir, ich höre auf. Wann? Wann? Wenn Apana amerikanischen Boden betritt. Das ist eine gute Idee. Wir sind Christen, Mister. Meine Mutter heißt eigentlich Maria und ich John. Hi, John. Christen haben es in Pakistan schwer. Die Menschen hier zünden unsere Kirchen an. Wussten Sie das? Ich habe davon gelesen, ja. Es ist besser für Christen, von hier wegzugehen, glaube ich. Hast du vielleicht recht. Hat deine Mutter studiert? Sie kann lesen und schreiben. Aber sie hat keinen Beruf, oder? Sie ist Haushälterin, das ist doch ein Beruf. Aber nicht in den Augen der Immigrationsbehörde. Ja, Haushälterin ist ein schöner Beruf, John. Deine Freundin? Nein, Mister. Aber sie gefällt dir. Sie ist was Besonderes. Nicht ein bisschen in sie verliebt? Dafür bin ich doch zu jung, Mister. Jetzt sagst du nicht die Wahrheit, dafür ist man nie zu jung. In Pakistan schon, Mister. Du kannst ehrlich sein. Komm, ich sage es auch nicht deiner Mutter, ich schweige. Das ist unser Geheimnis, John, okay? Ja, Mister. Ach. Und hör auf mit dem Mister. Ich bin Tom. Rawalpindi am Abend. Wann habt ihr Apana zu euch nach Hause genommen? War es im Sommer 2009? Nein, sie kam genau am 18. Mai in unser Haus. Ach, diesen Jahres? Ja. Dann hast du jahrelang auf der Straße gelebt? Nein. Wo bist du denn dann gewesen, Apana? Jemand hat für mich gesorgt. Und warum hat dieser jemand damit aufgehört? Er starb. Und da habe ich sie wiedergefunden? Ja, zum Glück. War es ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. War er gut zu dir? Ja, es war gut. Sie hat es gut gehabt? In Abbottabad? Ja. Und warst du mit ihm verheiratet? Nein, Quatsch. Ich habe alles von ihm bekommen, auch Sachen zum Anziehen. Und er hat mich auf seinem Moped mitgenommen. Möchtest du nicht darüber reden? Nein. Gut. Entschuldige, Apana. Gehen wir nach Amerika, Tom? Ich möchte Amerikaner werden. Ja, irgendwie werden wir es schaffen, nach Amerika zu gehen. Ich weiß nicht, ob Amerika gut für uns ist. Können wir nicht nach Abbottabad zurück? Herr und Frau Khan haben uns immer unterstützt. Sie bezahlen Jabbars Schule. Ja, ihr könnt im Moment nicht zurück. Ihr dürft doch nicht nach draußen gehen. Ihr müsst im Hotel bleiben. Die Männer aus Saudi-Arabien haben nach etwas gesucht. Die haben in Abbottabad die Läden danach abgeklappert. Das klingt verrückt, aber sie haben einen Holzschemel gesucht. Hattet ihr einen besonderen Hocker? Ich habe keinen gesehen, als ich im Haus war. Wir haben keinen Hocker, Mr. Tom. Was ist mit diesem Hocker? Ich weiß es nicht. Ein paar Arabern ist da offenbar wichtig. Hätten die Männer uns geschlagen, Ich fürchte schon, ja. Ich kenne die Methoden des Mukhabarat. Wirst du uns beschützen, Tom? Deshalb bin ich hier. Ich glaubte John nicht. Ich war davon überzeugt, dass sie sehr wohl einen Hocker im Haus gehabt hatten. Am nächsten Morgen, 12. September 2011. Die Diplomatic Enclave Islamabad ist ein riesiges Stadtteilquadrat, wo bewaffnete Wachleute, Mauern, Stacheldrahtzäune und Betonabsperrungen die Botschaften und Diplomatenwohnungen gegen die Armut und den Schmutz im übrigen Land abschirmen. Wir fuhren in eine sichere, saubere, anonyme Welt hinein, in der Pakistan nicht existiert. Ins Gloria Jean's Coffees hatte der amerikanische Konsul mir einen Handlanger geschickt. Die christliche Frau kann das Mädchen nicht adoptieren? Nein, das Mädchen ist doch Muslima. Geht nicht. Wie kriege ich diese Menschen hier raus? Was soll ich tun? Sie sollten, denke ich, in DC vorstellig werden und einen guten Immigration-Lawyer einschalten. Ich beschloss, so schnell wie möglich nach DC zu reisen. Zurück im Hotel nahm ich John mit auf mein Zimmer. Setz dich. Erzählst du es von dir aus oder muss ich dich wirklich verhören? Warum ist man hinter dir her, John? Ich weiß es nicht. Was weißt du von einem Hocker? Hocker? Hocker. So ein Ding, auf dem man sitzen kann. Schon mal einen Hocker gesehen, John? Ein Hocker. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Aber das kann ich nur, wenn ich weiß, was los ist. Vier saudische Mörder sind auf der Suche nach einem Hocker. Klingt absurd, aber das ist ja so. Irgendwer muss denen gesagt haben, den muss John haben. Jabbar! Und da sind sie in euer Haus gegangen und haben alles kurz und klein geschlagen. Und sie haben diesen Hocker nicht gefunden. Sie haben vor dem Haus auf euch gewartet. Und wenn ich dort nicht gewesen wäre, würdet ihr jetzt im Krankenhaus liegen oder in der Leichenhalle. John! Wo hast du ihn versteckt? Ich habe ihn verkauft. An wen? Irgendwen. An wen? Einen Händler. Wann? Vorige Woche, Sonntagmorgen. Diesen Händler hatten die Saudis aufgetrieben und er hatte ihnen gesagt, wer den Hocker an ihn verhökert hatte. Warum sind diese Männer dann zu eurem Haus gekommen? Was suchten sie noch? Den Hocker hatten sie schon bei diesem Händler gefunden. Um den ging es ihnen also gar nicht. Um was dann? Es ging um einen USB-Stick, Mister. Was hat er mit dem Hocker zu tun? Der war da drin, in einem Bein, das war hohl. Da passt er rein. Was ist darauf gespeichert? Weiß ich nicht. Hast du nicht nachgesehen? Der war mit einem Code gesichert, habe ich nicht aufgekriegt. Wo ist der Stick? Verbrannt, Mister. Warum? Mir war das nicht geheuer. Was war dir daran nicht geheuer? Wo hat dieser Hocker gestanden? Hast du ihn irgendwo gestohlen? Wo stand der Hocker, John? Ihr seid wirklich in Gefahr. Sag es mir. John! Ja, Mister. Wo stand der Hocker? Er stand... John! Beim Sheikh. Der Hocker stand im Haus vom Sheikh. Vom Sheikh? Du hast ihn aus dem Haus von Usama bin Laden mitgenommen? Wie denn? Und sei ehrlich. Ich bin ehrlich, Mister. Erzähl. Ich habe ihn in der Nacht mitgenommen, als alles passierte. Alle haben was mitgenommen, alle guten Sachen. Es war nichts mehr übrig, aber der Hocker. Warum hast du den mitgenommen? Das war das Einzige, was ich mitnehmen konnte. Warum hast du den Hocker auseinandergenommen? Nur so. Ich glaube dir nicht, John. War ein bisschen lose, das Bein. Und da hast du es abgebrochen? Ja, Mister. Ich glaube dir nicht. Was verheimlichst du, John? Was verheimlichst du? Ich möchte die ganze Geschichte. Die Sache kann euch das Leben kosten. Uns alle. Wir haben abgemacht. Wer wir? Wir? Apana? Du und Apana? Das sollte unser Geheimnis bleiben. Ist das wir? Mir wurde alles klar. Der Mann, der für sie gesorgt hatte und gestorben war, dieser Mann hatte etwas über den Hocker gesagt. Niemand, das sollte unser Geheimnis bleiben. Niemand darf das hier wissen. Niemand, Mr. Tom. So habe ich es also erfahren. Wie Apana von UBL beschützt und versorgt wurde. Die nächtlichen Ausflüge auf dem Moped durch Abbottabad. Wie sie am 11. September 2010 von UBL mitgenommen worden war. Die Fürsorglichkeit eines Ungeheuers. Sogar UBL konnte menschlich sein. Ein unerträglicher Gedanke. Und den Stick hast du verbrannt? Ja, Mister. Das hier war zu groß für den 16-jährigen Sohn einer christlichen Haushälterin in Abbottabad. Ich musste Ruth unterrichten. Der gefangengenommene UBL hatte den Saudis enthüllt, dass es diesen Stick gab. In seiner Zelle hatte er ihnen von dem Hocker erzählt, nachdem er alle anderen Geheimnisse preisgegeben hatte. Was war auf dem Stick gespeichert gewesen, dass UBL dachte, damit handeln zu können? Hatte John den Stick wirklich nicht öffnen können? Er wiederholte standhaft, dass er den Code nicht knacken konnte. War er ein so guter Lügner? Die Saudis hatten MU und Vitos Crew ermordet. Wenn SD6 UBL einfach erschossen und sich nicht in das Jungenabenteuer einer gefakten Stürmung gestürzt hätte. Aber es war nicht die Schuld von SD6. Angefangen hatte es mit 9/11. Das war der Moment der Ursünde gewesen. Oder vielleicht lag der noch früher. Bei der Islamischen Revolution 1979? Oder dem Ende des Osmanischen Kalifats 1924? Oder dem Moment, da Bach die Variation vollendete? Oder beim Propheten, der eine Stimme hörte? 2013, Bangkok, Santa Monica, 11. 12. Februar. Darf ich es erzählen, als ob du von nichts wüsstest? Als eine Geschichte? Wenn es dir hilft. Ich war in Alcalá de Henares. War wegen des Skulpturenparks dort. Mit Sarah. Schrieb für eine Zeitschrift dort. Du warst weit weg. Krieg führen. Ich war mit dem Baby allein. Ich war schon lange einsam. Nach 2 Wochen hatte ich es satt dort. Wollte nach Madrid reinfahren. Es war der 11. März 2004. Ich stieg in den Zug um 7.01 Uhr. Sehr früh. Ich schlief damals kaum. Als wir in Madrid in den Bahnhof Atocha fuhren, um 7:07, explodierten die Bomben in meinem Zug. Ganz nah. Eine Todeslotterie. Ich hatte nur ein paar Schrammen. Sarah war... Du musst das nicht erzählen. Es war die Hölle. 2000 Verletzte. Es dauerte 100 Jahre, bis sie sich Sarah ansehen konnten. Und dann ins Krankenhaus. Sarah wurde operiert. Metallsplitter in der Leber. Es dauerte Stunden. Ich konnte dich nicht erreichen. Ich war auf Mission. Ich war verzweifelt. Ich hätte dich so sehr gebraucht. Ich bekam keine Erlaubnis. Ich habe sie angefleht. Sie konnten mich nicht gehen lassen. Da lief gerade alles Mögliche. Das war grausam. Du hättest den Dienst quittieren müssen. Das ging nicht. Nach 2 Wochen musste ihr Bäuchlein ein zweites Mal aufgemacht werden. Und da entdeckten sie, dass ihre Bauchspeicheldrüse leckte. Ein winziges Leck. Enzyme, die alles kaputt machen. Zerfressenes Gewebe. Und du warst nicht da. Nein. Ich war allein, mehr noch. Ich war einsam. Ja. Ich möchte doch noch etwas. Es ist Zeit. Ja, was? Ich muss dir etwas sagen. Es steht dir zu. Was? Ich hatte was mit jemandem, Tom. Was meinst du? Eine Sache. Ich war so allein. Was meinst du? Ich hatte eine Beziehung. Mit jemandem. Wir hatten uns verabredet. Er hatte Verspätung. Er kam aus den Staaten geflogen. Sollte am Tag davor auf Torrejón landen. Torrejón? Torrejón, das ist ein Militärflughafen. Es lief alles anders. Wer war das? Er musste eine Zivilmaschine nach Madrid nehmen und sollte gegen 9 landen. Ich hatte ein Hotelzimmer in der Nähe vom Bahnhof Atocha reserviert. Nahm den Zug. Diesen Zug. Was hattest du mit ihm? Aufmerksamkeit, Geschenke. Er machte mir den Hof. Sex? Ja. Wie lange ging das? 4 Monate. Er war der Erste, der mich getröstet hatte im Hotel. Dich konnte ich ja nicht erreichen. Er war bei mir. Wenn ich einen anderen Zug, wenn seine Maschine ganz normal einen Tag vorher gelandet wäre, aber sie wurde umgeleitet und ich wollte ihn. Gott. Was habe ich getan? Auch wenn ich das nicht gemacht hätte, Tom. Es ist meine Schuld. Das Sarah. Verstehst du? Nein, nein, nein, nein. Es ist die Schuld dieses Packs von Al-Qaida. Es ist meine Bin Laden. Schuld. Es ist meine Schuld, vor allem meine Schuld. Ich hätte niemals etwas anfangen dürfen. Ich musste dir das sagen, Tom. Kenne ich ihn? Ich habe ihn durch dich kennengelernt. Durch mich? Er ist tot. Wie heißt er? Du kannst Jabbar und seine Mutter doch mitnehmen, oder? Ich werde tun, was ich kann. Rawalpindi, Abend des 12. September 2011. Tom, hilfst du mir, neue Prothesen zu bekommen? Richtige Prothesen? Natürlich. Glaubst du, dass es Prothesen gibt, mit denen ich Klavier spielen kann? Ich habe mal etwas über Transplantationen gelesen. Und dass man das gerade erforscht. Ich erkundige mich danach. Ja, tu das bitte. Ich hätte die ganze Welt nach dir abgesucht. Das wusste ich nicht. Tom, ich wusste nicht, dass ich... Du bist mir wichtig. Wieso denn? Weil es so ist. Um 3:45 in der Nacht bestieg ich den Flieger nach Washington, D.C. Die Vorschriften lassen eine Immigration dieser drei Menschen einfach nicht zu. Es gibt eigentlich nur eine Lösung. Eine ganz simple Lösung, ja? Und welche? Sie heiraten die pakistanische Frau, leben ein halbes Jahr mit ihr in Pakistan und beantragen dann ein Visum für ihre Ehefrau und ihren Sohn. Da er noch keine 21 ist, wird das kein Problem darstellen. Während der Antrag bearbeitet wird, das kann bis zu 2 Jahre dauern, können sie sich in Amerika aufhalten. Für das Mädchen müssen sie in Afghanistan Papiere gekauft haben, das ist echt oder falsch, Hauptsache vorhanden, ja? Damit kann ihre Ehefrau das Mädchen in Pakistan adoptieren und dann können sie alle in die USA einreisen. Aber Abhana ist Muslima und Maria Christin. Dann wird die Mutter eben für den guten Zweck Muslima. Und ich? Eine muslimische Frau, die in Pakistan einen Juden heiratet? Sie können sich ja auch bekehren. Und später in Amerika machen sie alles wieder rückgängig. Ja? Hören Sie, Mr. Johnson, es gibt keine Alternative. Ich schickte eine SMS an John. Es geht gut voran. Alles okay hier, Mr. Tom. Freuen uns auf die neue Unterkunft. Ich ging zur Einwanderungsbehörde in der Massachusetts Avenue. Nach 4 Stunden Wartezeit traf ich auf eine müde Schwarze, die, ohne mich anzusehen, Formulare aus einem Stapel zog, die ich auch online schon gefunden hatte. Am nächsten Morgen wartete ich wieder 3 Stunden in der Einwanderungsbehörde mit den ausgefüllten Papieren. Die sah sich eine andere müde Frau an, korrigierte hier und da etwas und gab mir neue Papiere mit. Ich rief in Rawalpindi an, bat John, mir seine Mutter an den Apparat zu holen. Ja, alles in Ordnung, Maria. Ich muss etwas mit Ihnen besprechen, etwas Persönliches. Sie könnten mir sehr dabei helfen, Green Cards für euch alle zu bekommen. Für uns alle? Das ist ja wunderbar. Ich tue alles. Hör zu, Maria. Am besten wäre es, wenn wir heiraten. Wie meinen Sie das? Heiraten. Eheleute werden. Auf dem Papier. Schon richtig, aber auch nicht richtig. Wir brauchen nicht, wie Mann und Frau zusammenzuleben. Sie und ich? Leben wir dann in ein und demselben Haus? Ja, aber nicht in ein und demselben Zimmer. Ich verstehe. Das tun wir ein halbes Jahr lang. Und dann beantrage ich Einreisevisa. Dann können wir sofort weg. John auch? Der auch. Und Abhana? Auch. Ich verschwieg erstmal die Notwendigkeit unserer Bekehrung. Das ist ja wunderbar. Das ist wunderbar, Mister. Wie können wir Ihnen je danken? Darf ich es Abhana und John erzählen? Natürlich! Ich musste mich also auf einen längeren Aufenthalt in Pakistan einstellen. Ob die Saudis noch nach dem USB-Stick suchten? Ich sollte Tel Aviv einweihen, damit sie es Riad wissen lassen konnten, dass der Stick nicht mehr existierte. Aber hatte John auch wirklich die Wahrheit erzählt? Und wenn ich Apanas Geschichte der CIA oder dem Mossad anvertraute und sie früher oder später herauskäme, müsste man Apana ein Leben lang vor Racheakten von Al-Qaida schützen. War es daher nicht besser, das Ganze zu verschweigen? Aber die Wahrheit würde uns befreien. Oder? Am nächsten Morgen schickte ich John eine SMS. Keine Antwort. Um 10 Uhr abends kam ein Anruf. Johns Nummer. Wir haben eine Tote, eine Frau. Was für eine Frau? Moment, wo ich bin? Sie rufen mich an. Wie kommen Sie an meine Nummer? Es ist die einzige Nummer, am Telefon ist jung. Was ist mit ihm? Er liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Man hat sie übel zusammengeschlagen. Die Frau ist leider tot. Ob er es überlebt? Wie heißt er? Ein Mädchen. Ist kein Mädchen dabei? Nein, kein Mädchen. Ich schrieb mir den Namen des Krankenhauses auf, notierte auch den Namen und die Nummer des Polizisten und buchte den nächsten Flug nach Islamabad. Wen konnte ich bestrafen? Wie die Saudis in die Luft jagen? Alles wegen dieses verdammten USB-Sticks. Was war da drauf, verdammt nochmal? Wo war Apana? Hatten sie verschleppt? Was sollte ich machen? Ob Ruth mir helfen könnte? Ja, Tel Aviv würde mir helfen. Musste helfen. Rawalpindi, Pakistan. 21. September 2011. John lag auf der Intensivstation. Ich strich über die einzige Stelle auf seiner Stirn, die noch unversehrt war. Was brechen konnte, war gebrochen. Und er hatte schwere innere Verletzungen. John? Ich bin es. Tom. Alles wird gut. Du kommst hier wieder raus. Dafür werde ich sorgen. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Ich sah, dass sich sein Adamsapfel bewegte. Sein Atem ging schnell. Ich meinte, ihn das Wort Wunder flüstern zu hören. Immer wieder. Wunder. Und dann auch Apana. Hände. Was hatte man ihm gegeben? Morphium? Was träumte er? Was sah er vor sich? Ein Wunder? Er nickte. Ein Wunder. Apana hatte wieder Hände, meinst du? Wieder ein leichtes Nicken des Kopfes. Seine Augen leuchteten. Durfte ich ihm widersprechen? Ihm seinen Traum nehmen? Das ist schön, John. Mein Bodyguard hatte mir berichtet, dass die drei zur Kirche hatten gehen wollen, um Jesus zu danken dafür, dass Mr. Tom die Mutter heiraten wollte. Sie seien so glücklich gewesen. Er habe mit ihnen gestritten, habe sie ihnen strikt verboten, das Hotel zu verlassen. Aber sie hätten sich über die Hintertreppe herausgeschlichen. Die Polizei hatte Passanten vernommen, die von Männern erzählten, die die Frau und den Jungen vor der Kirche angegriffen und geschlagen hätten. Einer hatte ein Mädchen wegrennen sehen. Hatte Apana sich in Sicherheit bringen können? Hör zu, John. Alles wird gut. Ich werde dich nach Amerika bringen. In das beste Krankenhaus dort. Nach Amerika. Hörst du? Lächelte er? Er starb am selben Abend. Was war nur auf diesem verdammten Stick gewesen? Jabbar hatte Angst gehabt. Deshalb hatte er ihn verbrannt. Er strich ein Streichholz an, hielt die Flamme unter den Stick. Es dauerte etwas, bis das Plastik zu qualmen begann. Und mit einem Mal fing es Feuer. Und er ließ das Ding fallen, sah, wie es schrumpelte und schrumpfte und sich wie ein lebendes Wesen gegen den Feuertod wehrte. Aber die Hitze biss den Stick entzwei. Den Rest warf er in einen Mülleimer. So stelle ich es mir vor. Ich habe John und Maria auf einem christlichen Friedhof bestatten lassen. Ich habe meine Bodyguards gefeuert und beleidigt, obwohl ich wusste, dass sie keine Schuld trugen. Schuld hatten andere. Die Mörder und die Bürokraten, die Apana schon 2008 nach Amerika hätten einreisen lassen können. Schuld hatten Mullah Omar und Osama bin Laden und die Al-Saudis und all die anderen religiösen Eiferer, die ihre Länder und Völker mit Gewalt und rückwärtsgewandter Frömmigkeit entehrt haben. Es ist hoffnungslos. Es gibt dort keine Zukunft. Mein Hass. Zu groß für Worte. Ende September bis Mitte Oktober 2011. 20 Tage lang bin ich in Rawalpindi herumgegeistert, habe jedem Apanas Bild gezeigt. Wo versteckt sie sich? Oder haben die Saudis sie umgebracht? Am Tag vor meiner Abreise ging ich zur Christchurch in Rawalpindi, setzte mich auf eine der hellen Bänke zwischen den weißen Säulen. Sitze einfach da und denke an den Jungen, an seine Mutter, an Apana. Ich gehe auf einer dieser Straßen in der vollen, heißen Stadt. Ich komme an einem Geschäft für Musikinstrumente vorbei. Gitarren, Keyboards, Schlagzeuge. Ich gehe hinein. Ein Mann um die 50 mit fröhlichen, intelligenten Augen kommt auf mich zu. Ich zeige ihm ein Foto von Apana. Er sagt, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Es war Samstag. Es war Samstag. Sie kam hier herein. Sie fragte, ob sie auf dem Klavier spielen durfte. Ich habe nur eines dort. Sie spielte fabelhaft, ohne Noten. Sie hatte so schöne blaue Augen. Ich habe das Stück sofort erkannt. Klassische Musik ist meine Passion, wissen Sie? Schwieriges Stück. Bach? Mögen Sie Bach oder sind Sie eher ein Liebhaber von Mozart? Mein Name ist Alfred Gilani. Womit kann ich Ihnen dienen? Das stelle ich mir vor, als ich in der Kirche auf Apana warte. Wie heißt er? 2013. Bangkok, Santa Monica. 11. 12. Februar. Mohammed. Mohammed Hashimi. Amu? Mit dir? Verzeih mir, es ist lange her. 9 Jahre. Mein Gedächtnis funktioniert anders. Amu, er war ein Freund. Er war ein Fehltritt. Du musstest das erfahren. Ach ja, musste ich das wirklich erfahren? Es musste abgeschlossen werden. Ist es das jetzt? Für mich schon. Es ist vorbei, Tom. Es ist Vergangenheit. Ich weiß nicht. Ich finde das alles... Ich habe jetzt was zu erledigen, okay? Ich rufe dich später wieder an. Es ist blöd, dass ich das gesagt habe. Nein, nein, ist alles gut. Es ist total beschissen. Ich konnte nicht mehr leben mit der Lüge. Ich hätte das nicht zu wissen brauchen. Ich denke, es ist besser so. Ich nicht. Tom, du musst versuchen, glücklich zu werden. You, mein Gott. Oh Gott, es tut mir so schrecklich leid. Gott, oh Gott, wir reden später weiter, ja, okay? In einem Jahr, wenn Sarah 11 geworden wäre. Ja, das ist gut. Bist du in Tel Aviv, bei Dominique? Ich bin gerade für 2 Wochen in Bangkok. Was machst du denn da? Ich habe von jemandem hier einen Hinweis bekommen über Apana. Weißt du, dieses afghanische Mädchen, sie ist gesehen worden. Ich kommuniziere auf Facebook mit Leuten über sie. Man erzählt sich von einer jungen Frau, die da und dort auftaucht und wunderschön Klavier spielt und dann wieder verschwindet. Alles erfunden, Traumgeschichten. Ich mache es so lange weiter, bis ich sie wieder habe. Warum bist du dann in Bangkok, wenn du diese Geschichten nicht glaubst? Vielleicht ein Ritual? Solange ich sie suche, ist sie am Leben. Ich darf nicht aufgeben, verstehst du? Ja. Ich glaube schon. Ich muss jetzt auflegen, Tom. Ja, leg auf. Ja. Alles Liebe. Alles Liebe, Vera. Ciao, Tom. Ciao. Pass gut auf dich auf. Mach ich. Israel, Oktober 2011. Es soll auf der Nevatim Israeli Air Force Base geschehen, einem hypermodernen Militärflugplatz im Süden des Landes. Ja, das ist eine wirklich prekäre Mission, Danny. Infolge des zwingenden Inhalts von Tom Johnsons Bericht ist die Aktion vom Sicherheitskabinett abgesegnet worden. Was ihr gleich tun werdet, kann einen Krieg mit Saudi-Arabien auslösen. Darüber denken wir anders. Natürlich haben wir das sorgfältig erwogen. Wir glauben, dass die Saudis den Mund halten werden. Ja, wie meinst du, wie das hier im Weißen Haus ankäme? Die saudischen Freunde haben X gefangen gehalten. X, der doch im Indischen Ozean von den Fischen verspeist wurde. Da wäre der Teufel los. Ein Gasleck und eine Explosion werden sie in Riad erklären. Sie können schwerlich sagen, die Zionisten haben entdeckt, dass wir in einem Haus von Prinz Ibn Abd al-Aziz mitten in der Wüste X gefangen hielten und diese scheiß Juden haben ihn daraufhin mitsamt seinen Bewachern in die Luft gejagt. Nein, nein. Stille, zu heikel, das Ganze. Habt ihr Tom Johnson eigentlich gleich geglaubt? Ziemlich bald, ja. Bei allem Irrsinn war seine glaubwürdiger als die CIA-Geschichte von Operation Neptune Spear. Angefangen bei dem Lärm der Black Hawks. Wir haben die Geräuschpegel getestet. Dabei schläft man nicht einfach weiter, es sei denn, man wurde betäubt. Dass die SEALs das umgesetzt haben, ist ein Gag erster Güte. Aber sie haben die Sache dann nicht mehr im Griff gehabt, mussten sich auf externe Kräfte verlassen und das geht immer schief. Mohammed Hashimi hat die ganze Chose verraten. Ziemlich bald nach dem Gespräch in Claridge's, schätzen wir. Wir glauben, dass er sofort mit den Saudis verhandelt hat. 1 Milliarde wollte er. Ein Sportpreis. Shit. Wir denken, dass die Saudis gar nicht vorhatten, Hashimi das Geld auszuzahlen. Als sich in Faisabad erwies, dass seine Geschichte stimmte, haben sie Hashimi und seine Tadschikentruppe eliminiert und über Taliban-Kontakte die Kerngruppe der SEALs mit ihrem Chinook in die Luft gejagt. Wie konnte Hashimi nur so naiv sein? Realitätsverlust, Größenwahn. Aber Tom Johnson haben die Saudis unterschätzt, da waren wir besser. Du hast ihn zu uns gebracht. Wir haben ihm bei der Suche nach dem afghanischen Mädchen helfen können. Leider ist das aus dem Ruder gelaufen. Es hat Tote gegeben. Und das Mädchen ist wieder verschwunden. Endgültig, wie es jetzt scheint. Tom schickt seitdem ziemlich wirre Berichte über ein Wunder, das mit dem Mädchen geschehen sein soll. Ein Wunder? Ja, dass sie plötzlich wieder Hände habe. Wir sollten ihn bald zurückholen. Kannst du den Kontakt zu ihm wiederherstellen? Ich kann es versuchen. Ja, bitte tu das. Warum habt ihr euch zu dieser Aktion entschlossen? Warum holt ihr X nicht aus der Wüste raus? Haben wir erörtert. Wir gehen nicht mit lebendem Material da rein. Eine Drohne muss genügen. Warum heute? Momentan ist es ruhig auf dem Anwesen. Sie haben Feste gefeiert bis zum Umfallen. Seit sie X dorthin gebracht hatten, war da ein Kommen und Gehen von Prinzen, Unterprinzen, Nebenprinzen. Sie hassen ihn. Sie haben ihn bestimmt in einen Käfig gesperrt und begaffen und verhöhnen ihn. Seid ihr sicher? Habt ihr jemanden eingeschleust? Ich weiß von nichts. Ich wünschte, es wäre so. Die Drohne kreist jetzt schon seit Stunden über dem Meer und wird zur Stunde Null mit einem Bunkerbuster zuschlagen. Die Stunde Null entspricht 1:01 auf dem Anwesen des Prinzen. Danny und Ruth nehmen im unterirdischen Ops-Room auf Klappstühlen Platz. Der große Bildschirm, der wie eine Filmleinwand die ganze Front des langgestreckten Saals einnimmt, ist schwarz und stumm. In seiner rechten oberen Ecke blinkt ein rotes Licht. Der Saal ist abschüssig wie ein Kino. Auf jedem Absatz stehen Tische und Stühle. Dort sitzen Armeeangehörige an Laptops, 30 Leute insgesamt, Männer und Frauen. 30- bis 40-Jährige, in Uniform und in Zivil. Kaffee in Plastikbechern, Dosen Cola, Fläschchen Wasser. In der rechten unteren Ecke des Bildschirms erscheint ein Schwarz-Weiß-Bild von den Rücken der Piloten. Sie sitzen in einem abgeschirmten Raum anderswo im Bunker. Die Co-Pilotin hat die Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Die Apparatur ähnelt einer Spielkonsole. Auf dem großen Bildschirm werden Satellitenbilder sichtbar. Umrisse stiller Gebäude. Irgendetwas bewegt sich. Ein wegfahrendes Auto. Es ist 11:45 in Hofhof. Im Ops-Room sind alle aufgestanden. Jetzt wird ein Fadenkreuz auf einem der Gebäude angebracht. Sie würden jemanden töten, von dem die Welt denkt, dass er schon tot sei. Um den amerikanischen Präsidenten zu schützen. Um den Saudis Wissen und Macht vorzuenthalten. Danny hat dazu beitragen dürfen. Dank Elton John. Niemand außer den direkt Betroffenen würde je davon erfahren. Neben dem roten Licht am rechten Bildrand leuchtet ein grünes Licht. In der linken oberen Ecke des großen Bildschirms geht ein zweites Fenster auf, völlig schwarz. Die Worte Time to Launch erscheinen. Eine digitale Uhr zeigt den Countdown, beginnend bei 30. Als die Null erreicht ist, wird das schwarze Bildfenster aktiviert. Noch ist wenig erkennbar. Aber es wird von etwas generiert, das mit hoher Geschwindigkeit durch die Nacht fliegt. Die Worte Time to Hit erscheinen. Wieder die digitale Uhr. 30, 29, 28. Es ist friedlich auf dem großen Bild, doch das kleine Fenster darin zeigt, was die Bombe sieht. Sie nähert sich dem Anwesen, fällt mit atemberaubender Präzision hinunter auf das Fadenkreuz zu. 3, 2, 1, 0. Das Bildfenster wird schwarz. Auf dem großen Schirm eine explosiv anwachsende Wolke, über dem Ort, an dem eine Sekunde vorher ein Gebäude gestanden hat. Kein Laut ist zu hören, auch nicht im Saal. Alle halten die Luft an. Die Wolke überwuchert angrenzende Gebäude und dehnt sich dann, ruhiger werdend, nur noch langsam aus. Es erscheinen die Worte Target destroyed. Das Licht geht an, die Leute klatschen kurz, auch Danny. Schön, die Welt ist soeben ein wenig besser geworden. Ausgelassen ist keiner. Befürchten Sie einen Gegenschlag? UBL ist tot. Jetzt wirklich. Hoffentlich. Hier ist Tom Johnsons Nummer, schickst du ihm eine SMS. Vielleicht hilft ihm das. Was soll ich ihm simsen? Geronimo. Geronimo. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter. Übersetzung aus dem Niederländischen Hanni Ehlers. Teil 4. Mit Tom Johnson, Silvester Groth. Ruth Fiorentino, Barbara Nüsse. Jabba, Sebastian Ozendowski. Mutter, Oda Thormeyer. Apana, Birte Schnöing. Danny Davis, Max von Pufendorf. Vera Baranko, Stefanie Eid. Und Gerhard Garbers, Kai Mertens, Anne Moll, Josef Reichelt, Stefan Schad, Jürgen Uther, Michael Wittenborn. Komposition Andreas Bick. Trompete Paul Brody, Rubab Markus Schlafke, Bansuri Tillmann Dehnhardt. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee, Sabine Kaufmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz Lisa Krumme. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018.